Du hörst jetzt das zweite Gespräch. Puh, endlich Ferien. Hey Volker, was machst du in den Ferien? Also, ich schlafe zuerst mal aus und dann fahre ich zu meinem Onkel. Er hat ein Haus am Chiemsee. Toll, meine Familie fährt 3 Wochen in den Süden. Oh, noch besser. Naja, 3 Wochen mit der Familie können ganz schön langweilig sein. Macht ihr keine Ausflüge? Ich weiß noch nicht. Ach, weißt du, Simon, alles ist besser, was nicht Schule ist. Da hast du recht. Also, schöne Ferien. Danke, auch schöne Ferien. Du hörst jetzt das Gespräch noch einmal. Markiere jetzt für die Sätze 10, 11 und 12 richtig oder falsch. Puh, endlich Ferien. Hey Volker, was machst du in den Ferien? Also, ich schlafe zuerst mal aus und dann fahre ich zu meinem Onkel. Er hat ein Haus am Chiemsee. Toll, meine Familie fährt 3 Wochen in den Süden. Oh, noch besser. Naja, 3 Wochen mit der Familie können ganz schön langweilig sein. Macht ihr keine Ausflüge? Ich weiß noch nicht. Ach, weißt du, Simon, alles ist besser, was nicht Schule ist. Da hast du recht. Also, schöne Ferien. Danke, auch schöne Ferien.